Und mit ihr, mit Antje Vollmer, bin ich jetzt telefonisch in Berlin verbunden. Frau Vollmer, ich grüße Sie. Ja, guten Tag. Bis gestern tagte der runde Tisch Heimerziehung, dem Sie als Schirmherrin vorstehen, zum dritten Mal. Worum ging es? Also Schirmherrin ist nicht gut als Ausdruck. Das wäre eher einfach. Ich bin die Moderatorin. Das heißt, ich muss zwischen sehr unterschiedlichen Beteiligten, Vertreter der Institutionen, des Bundes, der Länder, Betroffenen, Jugendämtern, Jugendrichtern versuchen, eine gemeinsame Lösung am Ende dieses Prozesses herzustellen, die dann einen Vorschlag macht, wie die Gesellschaft der Bundesrepublik mit den Geschädigten umzugehen gedenkt. Das ist die Aufgabe. Und was war das Thema in der gestrigen und vorgestrigen dritten Sitzung dieses runden Tisches? Gestern haben wir erstmal geguckt, welche rechtliche Möglichkeiten es dann gäbe, den Betroffenen Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Also wir haben zum Beispiel einen Vertreter des Ministeriums gehabt, die uns das Rentenrecht erklärt haben und das Opferentschädigungsgesetz und auch das Jugendwohlfahrtsgesetz. Und wir haben das diskutiert, auch in Bezug auf mögliche Öffnung dieser Gesetze für die betroffenen Gruppen und was es dann konkret bringen würde. Und wir haben uns mit Datenschutzproblemen beschäftigt, denn immerhin handelt es sich um sehr persönliche Daten. Also erstmal haben wir vorweg aufgerufen und auch schon viele Antworten bekommen, dass alle Akten, die es noch gibt, die sind ja für die Opfer sehr wichtig, dass die gesichert werden und nicht etwa vernichtet, damit man dann im Zweifel auch Dinge belegen kann. Und da haben wir weitgehend positive Reaktionen gekriegt, also von allen Institutionen, dass sie das gewährleisten wollen. Aber es sind eben sehr persönliche Daten. Und gewünscht ist ja auch ein Zugang der Wissenschaft zu diesen Daten, auch zu den Daten der Institutionen. Und auch da werden wir Vorschläge machen müssen, dass man sich da nicht hinter dem Datenschutz versteckt, wenn es um Aufklärung geht, dass man aber trotzdem auch die sehr sensiblen Daten schützen kann. Das gehört zu dem Bereich, den wir wollen, wie man das in Zukunft dokumentieren kann und wie die Wissenschaft darüber auch berichten kann und wie die Einzelnen den Zugang zu ihren persönlichen Daten kriegen, um auch Forderungen stellen zu können. Das ist ja ein ganz schön schwieriges Feld, das Sie da zu beackern haben. Einerseits die juristische Arbeit, andererseits den Datenschutz, andererseits die Entschädigung und Entschuldigung. Wie kann das alles zusammengebracht werden? Das frage ich mich manchmal auch. Es ist auf jeden Fall eine extrem schwierige Arbeit. Aber das Besondere an diesem Versuch, es gab ja noch nicht so einen runden Tisch in der Geschichte der Bundesrepublik. Das Besondere an diesem Versuch ist, dass alle, die auch Adressaten sein können, mit an dem Tisch sitzen und dass das tiefe Einsteigen in die Problematik, glaube ich, auch die Bereitschaft aller Seiten erhöhen wird, wirklich an einer Lösung mitzuarbeiten. Das heißt, wir adressieren uns eben nicht nur an den Gesetzgeber, sondern auch an alle, die Thema dieses Prozesses gewesen sind. Also an die ehemaligen Heimkinder. Allerdings wurden einige Stimmen laut, die gerade Sie als Schirmherrin oder Moderatorin dieses runden Tisches für nicht ganz unbefangen halten. Der zweite Vorsitzende des Vereins ehemalige Heimkinder, Hans-Jürgen Oferfeld, der hat bei uns im Deutschlandradio Kultur Folgendes gesagt. Dieses Gremium.